Test 5. Dieser Test hat zwei Teile. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Teil 1. Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuz an A, B oder C. Du hörst jede Nachricht zweimal. Höre zuerst ein Beispiel. Wann treffen sich Phil und Lennox? Hi Lennox. Der Film fängt morgen um 9 an. Also treffen wir uns um 7:30 vor dem Kino. Mich bringt lieber meine Mutter mit dem Auto. Ich komme nicht zu Fuß. Habe jetzt gleich Fußballtraining. Bin aber in 2 Stunden wieder zu Hause. Melde dich, Phil. Du hörst das Beispiel noch einmal. Hi Lennox. Der Film fängt morgen um 9 an. Also treffen wir uns um 7:30 vor dem Kino. Mich bringt lieber meine Mutter mit dem Auto. Ich komme nicht zu Fuß. Habe jetzt gleich Fußballtraining. Bin aber in 2 Stunden wieder zu Hause. Melde dich, Phil. Lies die Aufgaben 1 und 2. Jetzt hörst du die erste Nachricht am Telefon. Hallo Oma, hier ist die Nele. Danke für die Einladung. Ich komme auf jeden Fall zum Brunch am Sonntag. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es zeitlich schaffe, pünktlich bei dir zu sein. Denn ich habe am Samstag und am Sonntagmorgen immer meine Reitstunden. Der Reithof ist aber gleich bei dir um die Ecke. Also komme ich dann zu Fuß zu dir, so gegen 11:30. Mama, Papa und Luca kommen aber pünktlich um 11 und bringen auch einen Obstsalat mit. Bis dann! Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo Oma, hier ist die Nele. Danke für die Einladung. Ich komme auf jeden Fall zum Brunch am Sonntag. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es zeitlich schaffe, pünktlich bei dir zu sein. Denn ich habe am Samstag und am Sonntagmorgen immer meine Reitstunden. Der Reithof ist aber gleich bei dir um die Ecke. Also komme ich dann zu Fuß zu dir, so gegen 11:30. Mama, Papa und Luca kommen aber pünktlich um 11 und bringen auch einen Obstsalat mit. Bis dann! Lies die Aufgaben 3 und 4. Jetzt hörst du die zweite Nachricht am Telefon. Niklas, Papa hier. Ruf mich bitte auf dem Handy an, wenn du meine Nachricht hörst. Der Kühlschrank ist fast leer und ich will auf dem Weg nach Hause einkaufen gehen. Brot, Obst und Gemüse brauchen wir bestimmt. Käse, Wurst und Milch haben wir noch. Schau auch bitte im Küchenschrank nach, ob wir genug Spaghetti haben. Also, melde dich. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Niklas, Papa hier. Ruf mich bitte auf dem Handy an, wenn du meine Nachricht hörst. Der Kühlschrank ist fast leer und ich will auf dem Weg nach Hause einkaufen gehen. Brot, Obst und Gemüse brauchen wir bestimmt. Käse, Wurst und Milch haben wir noch. Schau auch bitte im Küchenschrank nach, ob wir genug Spaghetti haben. Also, melde dich. Lies die Aufgaben 5 und 6. Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon. Hanna, hi, hier ist Noah. Du, wollen wir am Wochenende ins Kino gehen? Und nach dem Film vielleicht noch was essen? Gleich neben dem Cinemax gibt es die beste Currywurst der Stadt. Mit Pommes natürlich. Der Film läuft am Samstagabend um 8:30 und am Sonntagabend um 8. Ruf mich an. Bin zu Hause. Ciao. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hanna, hi, hier ist Noah. Du, wollen wir am Wochenende ins Kino gehen? Und nach dem Film vielleicht noch was essen? Gleich neben dem Cinemax gibt es die beste Currywurst der Stadt. Mit Pommes natürlich. Der Film läuft am Samstagabend um 8:30 und am Sonntagabend um 8. Ruf mich an. Bin zu Hause. Ciao.